4. Uhrzeiten sagen. Sprechen Sie nach, bitte. 11.30 Uhr. 11.30 Uhr oder 23.30 Uhr. Fünf Uhr fünfzehn oder 17.15 Uhr. 6.31 Uhr. 6.31 Uhr oder 18.31 Uhr. 12.45 Uhr. 12.45 Uhr oder 0.45 Uhr.